zu unterstützen. Und wenn es hin und wieder mal zu einem Links-Rechts-Versatz im Stereobild kommen sollte, dann freuen sich die, die das ohnehin nur auf Monospeakern hören. Und dann liegt es an dem Vorverstärker im Senderaum. Im Hintergrund läuft bereits eine von den vielen Geschichten, wie sie sich in Biesenthal zugetragen haben. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, vielleicht kann mir da jemand von den Studiogästen helfen, wann genau unsere befreundete Band Farfara mit Edkin und Tolga in Biesenthal auf der Terrasse vor der Shooting Hall, vor dem Späti, ein langes, sagenhaftes Set gespielt haben. Ich lese hier aus den Handreichungen, dass es ungefähr 2007 gewesen sein kann. Nein, 17. Zweite. Oh ja, die Meinungen gehen auseinander. Auf jeden Fall ist es eine Weile her. Daraus ist eine CD entstanden. Die CD nennt sich Sexy Dad und es ist ein einziges Stück Musik. In diesem Stück Musik gibt es späterhin tatsächlich auch hörbare Live-Momente aus Biesenthal, ob es Kindergeräusche sind oder Menschengeräusche und schließlich sogar ein Feuerwerk. Das Feuerwerk hat nicht über unserem Gelände stattgefunden, sondern tatsächlich über dem großen Wuggensee, wo vermutlich gerade mal wieder ein Fest am Strandbad am großen Wuggensee abgehalten wurde, das mit einem Feuerwerk feierlich beendet wurde. Dieses passte natürlich ganz wunderbar zu dem bei uns zeitgleich nebenher stattfindenden Konzertereignis in der Vukole. Und jetzt rede ich gleich mit mir selbst. Wir haben jetzt sozusagen nachträglich einen kleinen Quiz vorbereitet. Die Vorbereitung liegt in der Vergangenheit. Wir also aufmerksam zugehört hat, hat in der Vergangenheit die kürzlich verstrich eine besondere Art von Kehllaut vernommen. Unsere Frage ist, was könnte ich meinen? Also diese Aufnahme des Konzertes haben wir im Nachhinein bei einer Radio Biesenthal-Sendung aus Biesenthal benutzt. Sollte die Frage unter Umständen etwas umständlich formuliert gewesen sein, so werden wir im Nachhinein, also jetzt, versuchen, dieselbe zu konkretisieren. Als er in die Küche trat, schlug ihm eine Brandung der Begeisterung entgegen. Woran kann das gelegen haben? War es die Farbe seiner Unterhose? Oder aber das Fehlen einer solchen? Wir hören also Radio Biesenthal auf Radio Biesenthal. Sechstens. Wer mit Flöten verkehrt, soll sich hinterher nicht sagen lassen, er hätte es nicht gewusst. Ja, Weisheiten versprühten wir Rätsel. 7b. Merke. Zu dieser Stunde ist die Auswahl der möglich richtigen Tiere, die zu dem Gutturalkehl laut der vorhergestellten Frage unbedingt einverständlich passen wollen, eingeschränkt. Das liegt an dem Habitatverhalten der einzelnen Arten. Die phonal über dieses Mikrofon ohne zuvor erfolgtes Pitchverhalten eingeholten Signale kann sich nur vermittels einer natürlichen, tierischen, spontanen Stimmungsäußerung erklären lassen. Warum schreit ein Vogel nachts? Sendung, die wir gerade hören, und wurde live als Radiosendung wiederum gestreamt, sodass wir uns mittlerweile in einer Triplung der Ereignisse, wenn nicht sogar der Vervier- oder Vervielfachung befinden. Wem das unter Umständen allmählich nicht nachvollziehbar erscheint, dem sei versichert, dass es genauso gemeint ist. www.vokule.de. Ihr hört Radio Talflug auf Kashmir Radio. Berlin 88,4, Potsdam 90,7. Wiesental sollte die Auswahl der Kinderstimmen, die zur Verfügung der potenziellen Antworten überhaupt auch nur stehen, durchaus einschränken. Das könnte das Rätsel lösbar gestalten. Man muss schon sehr genau hinhören und sich etwa anderthalb Jahre zurückerinnern. Wie klang, wessen Kind zu jener Zeit? Da die Aufnahme dieser Radioshow mindestens 3 Jahre alt ist und wir damals schon anderthalb Jahre zurückdenken mussten, können wir also von 2019 an ungefähr 4,5 zurückrechnen und sind dann 2014, 2015. Als Fahrfahrer in Wiesental dieses Konzert gespielt haben. Radio Talflug auf Kashmir Radio in Berlin 88,4, in Potsdam 90,7. Das Biesental Special am Freitag. Nach der Radiosendung, in der Radiosendung, der Radiosendung, jetzt eine Live-Aufnahme, die ebenfalls wieder doppelt bearbeitet wurde aus dem Proberaum, damals noch in Biesental, der Pilot, eine kleine Hütte, in der wir ein paar, vielleicht anderthalb, zwei Jahre lang konzertiert haben miteinander und mit Freunden, und wo Filippo eines Nachts lang an einem Looper sehr lange rumgesummt hat und zum Glück vergessen hat, ihn nachts auszuschalten. Als ich am nächsten Morgen in den Proberaum kam und die Lautstärke andrehte, stand immer noch derselbe summende Loop vor mir rum und ich dachte, wow, und habe auf ihn drauf Field Recordings gebaut, die ich kurz vorher gemacht hatte, die größtenteils in Zügen entstanden sind, auf dem Weg von Leipzig über Berlin nach Biesental. Das Ganze haben wir später zusammengemischt und gemastert und auf einer CD rausgebracht, als eine der ersten Biesentales-Veröffentlichungen. Schön handsiebgedruckt als CDRs auf einem kleinen Label, das wir vormals der J-Rob und ich gegründet haben und das sich Biesentales nennt. Das Stück heißt Fields Over Hamm, und wenn euch mehr Veröffentlichungen auf Biesentales interessieren, dann schaut nach unter biesentales.com. haben im Vorfeld der Radiosendung nahezu alle Musikanten, die jemals in Biesenthal gespielt haben, per Mail angeschrieben und gebeten, Erinnerungen und vor allem Musikstücke für die Radiosendung zur Verfügung zu stellen, sodass wir eine große Auswahl von direkt und für die Radiosendung eingesandten Stücken heute Abend oder Nachmittag vorspielen werden. Wir hören gerade Circuit Dalgram, die auf einem Sommerfest ein ganz grandioses Abschlusskonzert gespielt haben nach einer Empfehlung von Freunden aus dem Hamburger Gängeviertel. Das Stück heißt Evie und ist der Auftakt eben jener erwähnten Reihe von Stücken, die wir speziell für diese Sendung von unseren Künstlern zugesandt bekommen haben. Ihr hört Radio Talflug, Biesenthal Special auf Kashmir Radio. Talflug, das Biesental, Biesentales Special auf Kashmir Radio. Das war das Anlaufgeräusch eines Plattenspielers und so einige von den Künstlern, Bands und Freunden, die in Biesental hier und ever gespielt haben, sind nicht schlichtweg nur begnadete Künstler, sondern haben es auch geschafft, relevante Tonträger rauszubringen. So auch ein Trio, das uns beim Goldmund Festival im Jahre 2007 beehrt hat. The Present mit Jesse Lee und Rusty Santos, der seines Zeichens die ersten beiden Animal Collective Alben produziert hat und den wir begeistert hosten dürfen. Das Goldmund Festival, denke ich, bin ich mir sicher, wird noch des Öfteren eine Erwähnung finden in dieser Sendung. Es fand 3 Jahre in Folge statt. Falco Teichmann und ich haben das hauptsächlich kuratiert und mit der Vokule zusammen auf die unerhörten Beine gestellt. Wir hören von der Doppel-LP von The Present ein Stück auf unbestimmte Länge. Das Goldmund Festival, der Goldmund als Ort und später Veranstalter. 1999 auf dem Gelände des Pfefferbergs in einer alten Galerie entstanden, gerade aus Versehen und rechtzeitig mit einer aufkeimenden experimentellen Elektronikmusik-Szenerie jenseits der gängigen Partylaune, hat ungefähr anderthalb Jahre lang die Gemüter bewegt und ist nach dem Ableben des Pfefferbergs dann zu einem wandelnden Veranstalter geworden. Erst war ich das allein, später dann lange Jahre sehr, sehr intensiv und glücklich mit Falco Teichmann. Und nahezu einhergehend mit dem Ende des Goldmunds nach 2006, 2007 begann die Festivals in Wiesenthal auf dem Vokule-Gelände. Wiesentail Radio, Radio Talflug Wiesental auf Kashmir Radio, Berlin 88,4, Potsdam 90,7, auch auf UKW und eine Radiosendung rund um die letzten 16 Jahre Musik in Wiesental auf dem Gelände der Vokule, das ja demnächst, also am 13. November, unter den Hammer kommen soll, weshalb wir über diese Radiosendung versuchen, nicht nur Erinnerungen zu stiften, sondern euch zu animieren, auf unsere Seite zu gehen, euch zu informieren, was ihr, wenn ihr das Gefühl habt, dass wir und damit auch so etwas, was ihr hört, unterstützt zu werden, verlangt, euch informieren könnt, was ihr dafür tun könnt. www.vokule.de und ihr werdet schlau gemacht, was es alles für Möglichkeiten gibt, Fördermitgliedschaften, Schenkungen etc. etc. Wir machen weiter mit dem vorhin schon erwähnten Anteil an Musiken, die uns von Musikern, die in Wiesental gespielt haben, direkt für die Sendung zugesandt haben. Das nächste Stück ist von Ansgar Wilken und Frank Schultke-Blum. Frank ist ein langjähriger Freund und hat bestimmt, ich weiß nicht, wie viele Konzerte schon in Wiesental gespielt. Ich denke, neben Guido Möbius ist er einer der Musikanten, die also in all den Jahren undenkbar, also unwegdenkbar sind. Und er hat dieses Jahr auf dem Vokule Sommerfest im Sommer dementsprechend, dem SOS Sommerfest, ein Konzert auch zur Hilfe der Vokule mit Ansgar gespielt und noch einem dritten Kompagnon, dessen Namen ich gerade nicht nennen kann, das ziemlich außergewöhnlich war, in der Felfhaus auf den späten Nachmittag. Und beide zusammen haben jetzt ein Stück gesandt, das ja für beide nicht wirklich sehr üblich ist, weil sowohl Frank für ganz andere Sachen bekannt ist, als auch Ansgar, der eigentlich Cellist ist. Aber ich habe mich sehr gefreut und darf das jetzt hier mal vorspielen. Thank you. Ansgar Wilken und Frank Schildke-Blum. Das folgende Stück verdanken wir einer Band aus Neuseeland, An Emerald City, die im Jahr 2010 einen sagenumwobenen, mächtigen, bombastischen Auftritt auf dem Wiesenthaler Vokule Sommerfest abgeliefert hat. Und auch wenn die Band leider sich kurz danach aufgelöst hat, oder vielleicht gerade deswegen, sind wir umso glücklicher, eines der letzten großen Konzerte dieser großen Band noch haben bei uns nicht nur erleben, sondern auch gastieren lassen können. In Emerald City auf Radio Teilflug, dem Biesentail Special auf kashmirradio.com, Berlin 88,4, Potsdam 90,7. Radio Talflug, das Biesentail Special auf kashmirradio.com, 88,4 in Berlin, 90,7 in Potsdam. Wir hörten in Emerald City eine Aufnahme von ihrem Album The Fourth. Nochmal zurück zu den eingesandten Aufnahmen im letzten Jahr erstmalig nach vielen und langjährigen Versuchen zu Gast in Biesenthal, nicht auf einem Festival, sondern zu einem Einzelkonzert auf dem Podest in der Nähe der Küche. Die Band Caudal, die haben zusammen mit Halma aus Hamburg gespielt. Caudal ist ein Bandprojekt von Aiden Baker. Aiden Baker hat dieses Caudal-Stück uns gesandt zum speziellen Einspiel in die Radiosendung heute. Danke an Aiden und danke an Caudal. Wir hören Bottles. Bottles. Übrigens bin ich gerade daran erinnert worden, da erinnere mich natürlich auch hochgradig selbst daran, es war das einzige Konzert in der 16-jährigen Geschichte, das durch die Polizei beendet wurde, da wir offensichtlich erstmalig eine neue zugezogene Nachbarin, wie ich im Nachhinein beim Recherchieren rausgefunden habe, hatten, die sich irgendwie noch weit vor 23 Uhr belästigt fühlte von dem Lärm von den Hippies da unten am See. Die Polizisten waren nicht sehr freundlich und zum Glück waren wir kurz vor dem Ende des zweiten Konzerts von Caudal. Halma konnte vollumfänglich durchspielen. Dafür nochmal einen großen Dank an die Bernauer Polizei und an die Biesenthaler Nachbarin. Ihr hört Radio Talflug auf Kashmir Radio. Und wenn ihr mehr über die Vukule, also den Verein, wissen wollt, um den es in dieser Sendung geht und der sich durch einen Verkauf seines Geländes in unmittelbarer Gefahr fühlt, dann geht bitte auf www.vukule.de und macht euch schlau, was ihr tun könnt. Wir schweifen durch die Jahre hin und her und vor und zurück und wir gehen nochmal zurück, wie so oft, ist wahrscheinlich im Laufe der Sendung noch immer wieder passierend, zu einer Band, die zum Goldmund Festival ihr, glaube ich, erstes Berlin-Konzert überhaupt ever gespielt hat, und zwar Sun Sun Igui aus Bristol, und das war eine wahnsinnige Entdeckung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sun Sun nach wie vor noch diese fantastische Musik in die Welt hinausruft, die sie uns damals geschenkt hat. Sun Sun Igui. Thank you. Metal im Jahre 2008 oder 2009. Jetzt bin ich so ein bisschen im Off und vermisse an dieser Stelle meinen alten Partner Falco, den wir leider nicht erreicht haben, um ihn zu überreden, an dieser Radioshow teilzunehmen. Sofern er zuhört, hiermit einen großen Gruß und ein herzliches Dankeschön für all die wunderbare Musik, die er uns da draußen mitbeschert hat, gerade über seine sehr regen Kontakte in die explizit Bristoler Musikszene. Sonson Igo Iwan und ist nur ein Beispiel dafür. Weitere werden mit ganz großer Sicherheit noch folgen. Wie vorhin erwähnt, innerhalb dieser Radiosendung, die sich dem Weitererhalt und der Rettung der Vokule in Biesenthal verpflichtet sieht, haben wir Musiker angeschrieben, nicht nur ein Stück Musik uns für die Radiosendung zu schicken, sondern, wenn es irgend geht, vielleicht auch ein kleines Statement, also zu dem, was sie mit dem Tal, dem Ort, an dem sie mal gespielt haben, verbinden mögen. Und dort sind nicht so viele Statements eingegangen. Ein wunderschönes Statement allerdings von einem Duo, das uns im letzten Jahr das erste Mal nach vielen Versuchen beehrt hat, und zwar Minze. Das möchte ich jetzt vorlesen von Mingus, der vielleicht später auch noch auftaucht hier im Studio. Als wir nach langer Suche nach unserem persönlichen Sound in Biesenthal spielten, da war uns, als hätten die Menschen dort schon lange vor uns gewusst, dass wir eines Tages so klingen würden. Als hätten sie, ohne uns zu kennen, schon lange erwartet, uns zu hören. Die offensten und klügsten Ohren weit und breit gibt es dort. Zauberei geradezu. Mingus hat uns ein Minzestück für den Abend zugeschickt. Ich glaube, es nennt sich Wir nennen dich Rock. Thank you. auf Kashmir. Wie man merkt, Minzes Stücke sind jeweils immer mindestens 12, wenn nicht gar 14 oder 23 Minuten lang. Und so gern ich diese auch in Ausführlichkeit höre und auch spielen möchte, wollen wir heute so viel wie möglich der jemals veranstalteten Künstlern hier Raum geben. Und so sind wir auch ungefähr mit 6 Minuten Verspätung in das Stück eingestiegen und haben es jetzt beendet. Und da wir gerade, oder vielmehr ich gerade, in den Bands rumspiele, die letzten 16 Jahre in Biesenthal gastiert haben, komme ich zu einer nächsten Band, die Oneida heißen und die tatsächlich auf dem gleichen Festival, wo auch in Emerald City gespielt hat, ein ebenfalls opulentes Konzert zum Besten gegeben hat, vermittelt über unseren guten Freund Andreas von der Pushen Konzertagentur. Oneida war einfach ein Volltreffer und wer da gewesen ist, weiß es noch. Wenn nicht, mag sich jetzt vielleicht ein Bild davon machen. Oneida. Das ist eine eher ruhige Nummer von Oneida. Mindestens zweimal im Tal haben uns beehrt Weber Michelsen aus Leipzig, ein umwerfendes Duo, Philipp Weber und Sven Michelsen, Philipp Weber schreibt, die schönsten Konzertmomente je und ever in ihrer Laufbahn hätten sie tatsächlich bei uns gehabt. Dann das erste Konzert erinnere ich mich noch außergewöhnlicherweise ganz besonders. Das haben wir in der Küche stattfinden lassen, ungeahnt, dass die Jungs ihre Amplifier-Türme mitbringen werden und wir alle Angst hatten, dass uns die Scheiben aus der Küchenhütte fliegen. Die haben zu zweit einen dermaßen opulenten Soundwind gestartet, dass wir wirklich dachten, uns fliegt alles um die Ohren. Weber Michelsen auch immer dabei, mindestens 16, 17, 20 Minuten zu schieben. Jetzt mit einiger Verspätung reingegangen. Ihr Stück H. wie Hansen. We'll be right back. Ja, und aus gutem Grund bleiben wir nochmal bei Bands, in diesem Fall bei Bands aus Leipzig. Da hatten wir verschiedenste Freunde und Musiker in Biesenthal spielen. Und eine Woche lang war auch mal Jonas da, Jonas aus Leipzig und seines Zeichens federführend in der Band Warm Grave. Und sie haben nicht nur ein fantastisches Konzert gespielt auf einem unserer Sommerfeste, sondern auch die Biesenthal-Crew hat über lange Jahre auf dem Kulturkosmos Lerz den Kalkutta bespielt. Tut das ja ein bisschen immer noch. Die Generationen haben sich da ein bisschen vertauscht. Irgendwie manche von uns stolpern auf dem Weg zum Kulturkosmos dann doch mittlerweile über ihre Bärte oder die langen Zipfel der Röcke. ganzes Kichern. Warm Grave, enorm emotional, enorm groß und ich spiele ein kleines Stück von ihrem großen Longplayer und hiermit einen Gruß an Jonas und ich hoffe, er macht weiterhin noch Musik. Warm Grave. Radiotalflug auf Kaschmir. www.vokule.de. Erkundigt euch. Und wenn ihr das auf UKW auch hören wollt, dann 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam. Warmgrave aus Leipzig auf Radio Talflug Biesenthal, dem Biesenthal Vocalo Special auf kashmirradio.com. Bleiben wir bei den, ja, ich werde es immer wieder sagen, in der Hoffnung, dass ich immer neue Menschen, Freunde und auch Unbekannten zuschalten werden und natürlich hochinteressiert sind, worum es denn bei dieser Sendung gehen mag. Wir spielen Musik aus den letzten 16 Jahren Biesenthal und da wir gerade in so Bandkontexten schwelgen, gab es auf jeden Fall diese eine, die auf dem Goldmund-Festival, der Name fiel schon des Öfteren, im Jahre 2007 gespielt hat. Eine Band aus Irland und es gab so diesen wahnsinnig schönen Moment irgendwie eines Morgens, ich glaube es war der Sonntagmorgen, als ein hoch aufgeschossener, sehr kräftiger, aber des Schwimmens nicht fähiger irischer Schlagzeuger auf dem Rückweg von dem im Wuckensee liegenden See mit einem Paddelboot kurz vor dem Ufer kenterte und begeistert klatschnass mit einer Gitarre in der Hand im Halbwasser stand und uns eröffnete, dass er eigentlich nicht schwimmen kann und recht glücklich darüber ist, zum einen, dass er nicht vorher gekentert ist und zum anderen, dass er hier sein darf. Die Band, die damals spielte, haben Falke und ich über einen tatsächlich offiziellen Berliner Kulturaustausch damals in Berlin in der Schliemannstraße in einem Keller von einem Suppencafé veranstaltet. Es waren Zeiss Schröder, Jape war noch dabei und Sommerdrohnen, der auch später nochmal zu hören sein wird. Zeiss Schröder hat das Abschlusskonzert in einer unglaublichen emotionalen Wattewolke vor der versammelten Mannschaft von, ich denke mal, 900, 800 Festivalteilnehmer in Biesenthal gespielt im Jahre 2007. Zeiss Schröder. Thank you. Scheiße.